Abschnitt 47 von Kinder- und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Von dem Machandelbaum. Das ist nur all lang her, wohl 2000 Jahr. Da war da ein Rückmann, der hatte eine schöne Frame Fru, und sie hatten sich beide sehr lieb, hatten aber keine Kinder. Sie wünschten sich aber sehr welche. Und die Fru betet so viel darum, Tag und Nacht, man sie kriegen kein und kriegen kein. Vor ihrem Haus war ein Hof, darüber stünd ein Machandelbaum. In dem stünde Fru eins im Winter und schält sich einen Apfel. Und als sie sich den Apfel so schält, so schneit sie sich in den Finger und das Blut fehlt in den Schnee. Ach, setzte Fru, und süfft so recht hoch ab, und säckt dat Blut für sich an, und wär so recht wehmütig. Hatt ich doch ein Kind, so rot als Blut und so wit als Schnee. Und als sie dat säht, so wur er so recht fröhlich zumode. Er wär recht, als schuld dat wat werden. Da ging sie zu dem Huse, und ging ein Maat ein, der Schnee verging, und 2 Maand, da war dat grün, und 3 Maand, da kommen de Blömer ut der Erd, und 4 Maand, da drungen sich alle Bömer in dat Holt, und de grünen Zwöge wären all in einer Wusen, da singen de Vögelkens, dat dat ganze Holt schallt, und de Bläuten fehlen von den Bömern. Da war der 5. Maat weg, und sie stünden innen dem Machandelbaum, der rück so schön, da spring er dat hart vor Freuden, und sie füll ab ihre Knie und kun sich nicht laten. Und als der 6. Maat vorbei war, da wurden die Früchte dick und stark, da wurde sie ganz still. Und der 7. Maat, da gräb sie na de Machandelbeeren und etze so nütsch, da wurde sie traurig und krank. Da ging der 8. Maat hin und sie räb ihren Mann und weint und sagt, wenn ich starb, so begraf mich unter dem Machandelbaum. Da wurde sie ganz getrost und freude sich, bet dem 9. Maat vorbei war, da krieg sie ein Kind, so wit es Schnee und so rot als Blut. Und als sie dat säg, so freute sie sich so, dass sie stirb. Da begrof ein Mann sie unter dem Machandelbaum und he fing an zu weinen so sehr, eine Tüt lang. Da wurdet wat sachter und da he noch wat weint hat, da hüll he ab und noch ein Tüt. Da nehm he sich werde eine Fru. Mit der 2. Fru krieg he eine Tochter. Dat Kind aberst von der 1. Fru wär ein Lütle sein und wär so rot als Blut und so wit es Schnee. Wenn de Fru ihre Tochter so anseg, so hat sie se so lef aberst, denn seg sie den Lütlen jung an. Und dat ging er so docht hart und er dücht, er stünde er allerwegen im Weg und dacht denn man jümmer, wo se er doch der alte förmigend do wenden wull und de böse gaf er dat in, dat se dem Lütchen jung ganz gram wur und stödem herüm von en Eck in de Anna und bufftem hier und knufftem da, so dat dat arme Kind jümmer in Angst wär. Wenn er denn ut de Scholl käm, so hat he keine ruhige Stät. Eins würde Fru ob de Kammer gahn, da kömmt der Lütje Tochter auch herup und sagt, Mutter, gif mir einen Apfel. Ja, mein Kind, sagt die Fru und gaf her einen schönen Apfel ut der Kist. Die Kist erst hat einen großen schwaren Deckel mit einem groß scharf üsern Schlott. Mutter, sagt die Lütje Tochter, soll Bruder nicht auch innen hemmen? Dat verdröht die Fru, doch sagt sie, ja, wenn er ut das Gol käm. Und als sie ut dat Fenster wor, dat he köm, so wär dat recht, als wenn de Böse ever er kömmt und se krabst to und nöm ihrer Tochter den Apfel wieder weg und seit, du scheißt nicht eher in Heaven als Bruder. Da smetze den Apfel in die Kiste und mag die Kiste zu. Da kömmt der Lütje Jung in de Dörr, da gaf er de Böse in, dat se fründlich zu ihm seit, min sein, wollt du en Apfel haben? Und se käm so astig an. Mother, seit Lütje Jung, wat süßt du gräse gut? Ja, gif mir ihn en Apfel. Da wird er schul se ihm torreden. Komm mit mei, seit se und mag den Deckel up. Halt ihr einen Apfel herut. Es ist sich der Lütje Jung hinbückt, so rät er der Böse, bratsch, schlägt sie den Deckel da, dat der Kopf aflög in innen der roten Apfelfüll. Da überlebt er dat in der Angst und dacht, kun ich dat von mi bringen? Da gungse baven na ihre Stuf, na ihrem Tragkasten und hal ut de böweste Schuflad in den Wittendog und setzt den Kopf weder up den Hals und bünd den Halsdog so üm, dat nix sehen kun und set dem für de Dörr up in den Stol und gaf ihm den Apfel in der Hand. Da kömmt Donner Malenken zu ihrer Mutter in der Käg, der stünd bei dem Feuer und hat einen Putt mit Held Wader vor sich, der rührt sie jümmer um. Mutter, sagt Malenken, Bruder sitzt vor der Tür und sieht ganz wit ut und hat einen Apfel in der Hand. Ich heb ihn beten, he schul mi den Apfel geben, aber st he antwort mi nich, da wurd mi ganz grohlich. Ja, nur mal hin, setzte Mutter, und wenn er dich nicht antworten will, so gif ihm eins an die Ohren. Da ging mein Entchen hin und sagt, Bruder, gif mir den Apfel. Aber es ist weg still, du gabst ihm eins up die Ohren, da fiel der Kopf herin, du Rewa verschröckste sich und fing an zu weinen und zu rohren. Nun lüb zu ihrer Mutter und sagt, ach Mutter, ich heb meinem Bruder den Kopf abschlagen. Und weint und weint und will sich nicht zufrieden geben. Malenchen, setzte Mutter, wat hast du dann? Aber zwickt man still, dat et kein Mensch magt, dat is nur doch nicht zu ändern. Wie willen em in Sur kraken? Da nimmt die Mutter den Lütjen Jung und hakt em in Stücken, dat he in den Putt und kackt em in Sur. Malenchen aber stünd darbi und weint, und de Tranen füllen all in den Butt, und se brugten gar kein Salz. Da könn der Vater tu hos, und setz sich zu Tisch und sät, wo ist denn mein Sein? Da trug der Mutter ein grote Schöttel up mit Schwarzuhr, und Malenchen weint und kun sich nicht holen. Da sät der Vater weder, wo ist denn mein Sein? Ach, sagte Mutter, hier ist er Land gegangen, na, mitten ihrer Grotöm, hier wohl da wart blühen. Wart tät hi denn doch, und heft mi nicht mal a Düs secht? Oh, hi wohl gern hen und bet mi, auf de da, wo es so's wecken blühen kun, hier ist ja wohl da up haben. Ach, sagte man, mi is so recht trurig, dat is doch nicht recht, he hat mi doch adieus sagen schuld. Mit des fing er an zu äten und sagt, Malenchen, wat weinst du? Brader wart wohl weder kamen. Ach froh, sagt er da, wat schmeckt mi dat äten schön, gif mi mehr. Und je mehr he ät, je mehr wulls he heben und sagt, geft mi mehr, gescholt nix auch da aufheben, dat is, als wenn dat all mühn wär. Und he eet und eet, und de Knackens mäht he all innen den Tisch, bett he allens up hat. Malenchen aber ging hen na ihre Kommod, und nöm ut de unnerste Schut, deren besten süden Tag, und hal de Bänkens und Knackens inner den Tisch herut und bünze in den süden Tag und trug se vor der Tür und wähnt ihre blödige Tranen. Da letzte se unter den Machandelbaum in dat grüne Gras, und als er da hinlegt hat, so war er mit einmal so recht licht und wähnt nicht mehr. Da fing der Machandelbaum an, sich zu bewegen, und die Schwüge täten sich immer so recht voneinander, und denn wär der Tohop so recht, als wenn sich einer so recht freut und mit de Händ so deit. Mit des so ging da so Nebel von dem Baum, und recht in dem Nebel, da brennt dat as Feuer, und ut dem Feuer, da flög so ein schön Vagel da herut, der sing so herrlich und flög hoch in die Luft, und als er weg wär, da wär der Michandelbaum, als er vorhin west wär, und der Dog mit der Knackens wär weg. Man linken aber wär so recht licht und vergnügt, recht als wenn der Bruder noch lebt. Da ging sie wieder ganz lustig in der Tus, bi Tisch und Eet. Der Vagel aber flög weg und setz sich up ein Goldschmied sein Hus und fing an zu singen. Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenichen, sucht alle meine Benichen, bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum. Kiwit, kiwit, wat wär ein schön Vagel, bin ich. Der Goldsmith sät in sin Werkstatt und mag den goldene Käde. Da hört er den Vagel, der ob sin Dach sät und singt. Und dat dünkt ihm so schön. Das dünn er ab, und als er über den Süll ging, da verlöh er einen Tüffel. Ging aber so recht mitten ob des Draht hin, einen Tüffel und ein Sorg an. Sin Schottfell hat hefer, und in der einen Hand hat he de golden Kede und in der anderen den Tang, und der Sinn schien so hell up des Draht. Da ging he recht so starren und säg den Vagel an. Vagel, sägt he da, wo schön kannst du singen? Sing mir dat Stück nochmal. Nee, sägt de Vagel, zweimal sing ich nicht umsünst. Gib mir die goldene Käde, so will ich dit nochmal singen. Da, sagt der Goldschmied, hast du die goldene Käde, nun sing mir dat nochmal. Da kömmt der Vagel und nimm die goldene Käde so in der rechte Pot und ging vor den Goldschmied sitten und sing. Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenichen, sucht alle meine Benichen, bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum. Kiwit, kiwit, wat für ein schön Vagel bin ich. Da flög der Vagel weg nach einem Schoster und setz sich up den Sünn Dack und sing. Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenichen, sucht alle meine Benichen, bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum. Kiwit, kiwit, wat für ein schön Vagel bin ich. Der Schoster hört dat und leb für sin Dörr in Hemdsarmels und segna sin Dag und musst de Hand vor de Augen holen, dat de Sinn ihm nicht blend. Vagel, sagt he, wat kannst du schön singen? Da röp he in sin Dörr hennen, fru, komm mal herut, da is ein Vagel, sieh mal den Vagel. Der kann mal schön singen. Da röp he sin Tochter und Kinder und Gesellen, Jung und Magd, und sie kommen all up de Straat und sägen den Vagel an, wo schön he wär, und he hat so recht rote und grüne Federn, und um den Hals wär dat es luter Gold, und de Augen blinken ihm im Kopf es Stern. Vagel, sagt der Schoster, nun sing mir dat Stück nochmal. Nee, sagt der Vagel, zweimal sing ich nicht umsünst, du musst mir was schenken. Fru, sagt der Mann, gar na de Bein, ob de bärwesten Bord, da stand ein paar roder Schö, de bring herin. Da ging der Fru hin und halte de Schö. Da, Vagel, sagt der Mann, nun sing mir dat Stück nochmal. da köm de Vagel und nöm de Schö in de linke Klau und flög werder up der Dack und sing. Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenichen, sucht alle meine Benichen, bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum. Quitt, quitt, wat für ein schön Vagel bin ich. Und as he Uzungen hat, so flög he weg. Der Kelle hatte in der rechte und der schön die linke Klau. Und er flög wüt weg na in der Mehl. Und der Mehl ging klippe, klappe, klippe, klappe, klippe, klappe. Und in dem Mehl, da säten 20 Mehlenbursen, die hauten einen Stehen und hackten hickhack, hickhack, hickhack. Und dem Mehl ging klippe, klappe, klippe, klappe, klippe, klappe. Da ging der Vagel up einen Lindenbaum sitten, der für dem Mehl stün, und sing, mein Mutter, der mich schlacht, der hört ihn up. Mein Vater, der mich aß, der hört noch zwei up und hörten dat. Mein Schwester, der Marlenichen, da hörden Wetterfair up. Sucht alle meine Benichen, bind sie in ein Seidentuch. Nu hackten noch man acht, legt's unter. Nun noch man fünf, den Machandelbaum. Nun noch man ein, quitt, quitt, wat für ein schön Vagel bin ich. Da hüllt der letzte Ohrkub und hat dat letzte noch hört. Vagel, sächt he, wat singst du schön? Lat mi dat ook hören, sing mi dat nochmal. Nee, sagte Vagel, zweimal sing ich nicht umsünst, gif mir den Mehlensteen, so will ich dat nochmal singen. Ja, sächt he, wenn he mi allein do hört, so schust du em hebben. Ja, säden die anderen, wenn he nochmal singt, so schall he em hebben. Da kömmt der Vagel herün und de Möllers fahrten all 20 mit Böhm an und Börden stehen up. Hu, u, up. Hu, u, up. Hu, u, up. Da stückt der Vagel den Hals dör dat Log und nehmen ihm es in den Kragen und flög werder up den Baum und sing. Mein Mutter, der mich schlacht, mein Vater, der mich aß, mein Schwester, der Marlenichen, sucht alle meine Benichen, bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum, quitt, quitt, wat für ein schön Vagel bin ich. Und als er dat Uzungen hat, da hätt er den Flünk von einander und hat in der rechte Klau die Kehle und in der linke die Schö und um den Hals den Mehlenstehen, und flog wüt weg nach Sühnes Vaters Huse. In der Stuf sät der Vater, der Mutter und Marlenichen bei Tisch, und der Vater sät, ach, wat wart mi licht, mi is recht so gut zu Mutter. Nee, sät der Mutter, mi is recht so Angst, so recht, als wenn ein Swar Gewitter kommt. Marlenchen aber sät und weint, da kömmt der Vagel angeflogen, und als er sich up dat Dach setzt. Ach, sät der Vater, mir ist so recht freudig und des Sinn schön Buden so schön. Mir ist so recht, als schul ich einen ollen Bekannten wieder sehen. Nee, sät der Froh, mir ist so Angst, de Zähne klappern mir und dat is mir es für in den Adern. Und se rät sich eher Lüfken up und so mehr, aber Marlenchen sät in ein Eck und weint und hat ihren Platen vor die Augen und wendt den Platen ganz messnatt. Da setz ich der Vagel up den Machandelbaum und sing, mein Mutter, der mich schlacht. Da hüllt der Mutter die Ohren to und kneb die Augen to und will nicht sehen und hören, aber das bruste er in der Ohren, als der allerstarkste Sturm, und die Augen brennten er und zackten als Blitz. Mein Vater, der mich aß, ach Mutter, sächt der Mann, du ist ein schön Vagel, der singt so herrlich, der sind schön so warm, und der drückt als Luther Zinnemamen. Mein Schwester, der Marlenichen, Da lädt Marlenchen den Kopf ob die Knie und wähnt ihn eins weg. Der Mann aber sagt, ich gar hinut, ich muss den Vagel dicht beisehen. Ach, gar nicht, sagte Fru, mir ist, es bäbt das ganze Hus und stünd in Flammen. Ja, was der Mann ging hinut und sagt den Vagel an. Sucht alle meine Bienchen, bind sie in ein Seidentuch, legt's unter den Machandelbaum. Quitt, quitt, wat für ein schön Vagel bin ich. Mit des legte Vagel die goldenen Kette fallen, und se fällt dem Mann just um den Hals, so recht hier herum, dat se recht so schön passt. Da ging er herin und sagt, sü, wat ist det für ein schön Vagel, heft mir so schöne goldene Kette schenkt und süd so schön ut. Der Fru awast wär so Angst und füll langs in der Stufe hin und die Mütz fäll er von den Kopf. Da singt der Vagel weiter. Mein Mutter, der mich schlacht. Ach, dat ich tausend Föder in der Erd wär, dat ich dat nicht hören soll. Mein Vater, der mich aß. Da fühlte Fru für tot nieder. Mein Schwester, der Marlenchen. Ach, sät Marlenchen, ich will ot hinutgarn und sehen, ob der Vagel mir was schenkt. Da ging sie hinut. Sucht alle meine Bienchen, bind sie in ein Seidentuch. Da schmähte er de Schö herin. Legt's unter den Machandelbaum. Quitt, quitt, wat für ein schön Vagel bin ich. Da wär er so licht und fröhlich. Da trug sie den nähen roten Schö an und tanzt und spring herin. Ach, sät sie. Ich wär so trurig, als ich hinutging, und nu is mir so licht. Dat is mal ein herrlichen Vagel, hätt mir um paar rote Schö schenkt. Ne, sagte Fru und spring up, und der Horstin her tobag es fürs Flammen. Mir is es schul die Welt innergarn. Ich will auch hinut, auf mir Lichter waren schul. Und asse ut de Dörr köm, bratsch, smäht er der Vagel den Mählenstein up den Kopf, dat se ganz tomatscht wurde. Der Vater und Marlenchen hörten dat und gingen hinut. Da gingen Dampf und Flammen und Feuer up von der Stadt. Und es dat vorbei wär, da stünd der Lütje Bruder doch und hinnöm seinen Vater und Marlenchen bei der Hand und wären alle drei so recht vergnügt und gingen in dat Hus bis Tisch und äten. Ende von Abschnitt 47.